1. Dan Antwerpet Bildad von Swar and Sprach. 2. Why Langer Wurst is so Reden und Warum sind Dane Wert wie ein Heftiger Wind? 3. Buke got etwa das Recht, oder Verdret do Allmachtig die Gerechtig Keet. 4. When Dane Kinder gegen in Gesundigt haben, Dan hatte SIE wegen ihre Übertretung den Konsequenzen ausgeliefert. 5. When du dich jedoch ernst haft got zu und ist und den Allmachtigen am nade bitterest. 6. Und when du zudem rein und aufrichtig bist, dann wird sich angehend deiner Animen und dein Rechmassage wohnstat wiederherstellen. 7. Dann wird dein frühes Schicksal gering erscheinen, waren dein zukünftiges sehr großartig sein wird. 8. Den frage doch die früheren Generationen in Beachty, was ihr vorfahren herausfanden. 9. Wir sind namlichner von kurzer Dauer und wissen wenig, die Anseher Tage auf Erden wie ein flutschtiger Schatten sind. 10. SIE jedoch werden dich unterweisen, dir Auskunft geben und dir ihr Erkenntnis mitteilen. 11. Wachst Papyrus one Sumpf, oder sprichst Schilfgras one Wasser? 12. Selbst wenn es noch frisch und angeschnitten ist, verdorrt es schneller als Jeds and a Gra. 13. So erget es allen, die Gott Verges sen, die Hoffnung des Gottlosen Word zunichte gemacht. 14. Sein Zuversicht ist wie ein Dunner Faden, und worauf vertraut, gleicht einem Spinningweeb. 15. Stutz sich auf sein Haus, doch is halt nicht stand, klammert sich darin fest, aber es bleibt nicht bestehen. 16. A gedeiht praktig in der Sun, und sein Trieb breiten sich über seinen Garten aus 17. Sein Wurzeln verflechten sich am Gerald und Boren sich zwischen Stein und Hindurch. 18. Doch wenn Gott in von seinem Platz entfernt, wo dieser Ort in Valunien und Sagen, ICH habe dich nie gesehen. 19. So endet der Lebensweg ein solchen Menschen, und ausdem Storb entstehen ander. 20. Nein, Gott verwirft den Fremen nicht und unterstützt die Jubeltäter nicht. 21. A word deinen Mund wieder mit lachen und dein Lippen mit Jubel erfüllen. 22. Diogenigen, die dich hassen, werden mit Schande bedeckt sein, waren das Zelt der Frevler verschwinden word.